Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 11 mit Esther Phillips, Maurice Jarre, Pete Johnson, Albert Emmons, George Benson, Wayne Bennett, Freddie King, George Barnes und Carl Kress, Larry Coryell, Bert Jansch, Nathaniel Meyer, Andre Williams, James Blood Ulmer, Lionel Hampton und Al Cooper und Johnny Otis. Keeping on worth it. Thank you very, very much. Bought for you, but since you got to go now, You know, I took my man to his wife's front door. But let me tell you, that fool was a 45 packing mama. And I sure enough ain't gonna do that no more, no. Started raining, and I'm as lonesome as a girl can be. What you mean to me? Yeah, baby. Yeah, baby. If you read my letter, baby, you sure had to read my Otis, der Gitarrist vom ersten gespielten Titel Double or Nothing, und Esther Phillips, die Sängerin, die wir eben hörten, verband unter anderem die Zusammenarbeit mit Johnny Otis, der ja Shaggy Otis' Vater war und der Mentor von Esther Phillips, ehemals Little Esther Phillips. Sowohl Shaggy Otis als auch Esther Phillips starteten ihre Musikerlaufbahn schon als sehr junge Teenager. Beide als Teil der Johnny Otis Show. Little Esther Phillips 1950 und in den Ende der 60er Jahren kam dann Shaggy Otis dazu, den wir übrigens auch auf dem Medley von Esther Phillips hörten, aufgenommen im beim Monterey Jazz Festival 1970. Vom Rhythm and Blues zum Film Augen ohne Gesicht. Jeux sans visage, Musik von einem Horrorfilm aus dem Jahr 1960 von Georges Franju mit Pierre Brasseur und Alida Valli in den Hauptrollen, sehr zu empfehlen. Musik Maurice Jarre, dem Vater von Jean-Michel und dem Komponisten der Titelmelodie von Dr. Chivago. Die spiele ich nicht, dafür zwei Boogies. Einmal Pete Johnson mit dem Minuet Boogie, danach Albert Emmons mit der Gershwin-Nummer Lady Be Good, natürlich im Boogie-Woogie-Gewand. Wie viele Standards stammt auch Lady Be Good aus einem gleichnamigen Musical. Ein anderes bekanntes Stück aus diesem Musical, was auch ein Standard wurde, ist Fascinating Rhythm und The Man I Love, das dort allerdings nicht verwendet wurde in dem Musical, aber für Lady Be Good geschrieben wurde. Thank you. dem Boogie Woogie folgen vier großartige Gitarristen: George Benson, Rockabye Baby 1964 von seinem Debütalbum, Wayne Bennett, Bobby Blue Blends Leadgitarrist, der leider nur sehr wenig unter eigenen Namen aufnahm, Casanova, Your Playing Days Are Over von 1967, Freddie King's Sidetracked, erschienen in den 60er Jahren auf dem King-Label, und ein Gitarrenduett George Barnes mit Carl Kress, Don't Be Nervous. George Benson wie auch Freddie King waren beides Sänger und Gitarristen und waren auch von den vier eben genannten die populärsten. Während Wayne Bennett das Schicksal vieler Sidemen teilen musste und unbekannt blieb. Thank you. 1971 spielte der Gitarrist Derek Royell den Titel After Later in einer Trio-Besetzung ein. Ende der 60er Jahre hatte er ja seine Jazz-Erfahrung beim Schlagzeuger Chico Hamilton gemacht, um dann wenig später Jazz und Rock miteinander zu verschmelzen. Aber auch Bert Jansch, der Akustikgitarrist aus Schottland, kombinierte und verschmolz verschiedene Stilrichtungen und Musikkulturen miteinander, was man bei seinem Titel Kasper aus dem Jahre 1965 gut erkennen kann. Da sind neben Blues-Einflüssen natürlich auch orientalische Klänge zu hören. Für sogenannte Fusion-Music brauchte man also nicht immer eine Band. Sängerin Neil Meyer und Andre Williams starteten ihre Karriere in den 60er bzw. Andre Williams in den 50er Jahren. Sie waren auch mal Labelkollegen auf Fortune Records in Detroit und beide Musiker hatten sogenannte Berg- und Talfahrten, gerieten unterschiedlich lang in Vergessenheit und wurden so beide um die Jahrtausendwende wiederentdeckt. Wiederentdeckt werden musste James Blood Ulmer nicht. Er war praktisch seit Anfang der 70er Jahre präsent in der Musikszene. Nun kommen drei Titel von den eben erwähnten Musikern, die ersten beiden vom Anfang der 2000er Jahre. Nancy Neil Meyer, I Found Out, Andre Williams, Put It, Get It Away und James Blood Ulmer aus seiner CBS-Zeit Anfang der 80er Jahre vom Album Freelancing, Where Did All the Girls Come From? I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. Your friends on the phone won't leave me alone. Don't give me that brother, brother, brother, brother. No! Oh! chicken frying. But baby, you cold in that skillet. What's on your mind? I know that I ain't the best man you ever had, but baby, I'm the only one in your bed. Hey, put that skillet away. I stay out all night and maybe even a week. I know it looks like lipstick, but baby, that's blood on my cheek. I know I cause you misery and shame, running like some other game. Hey, hey, put that skillet away, yeah. I never thought that was die. But if you don't want me, baby, go ahead and put me out. I know I ain't the best man you ever had, but I'm the only one coming in your bed. Hey, hey, put that skillet away. das war's fast schon mal wieder. Frank Framat Matthias bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss hören wir den Vibraphonisten und Schlagzeuger Lionel Hampton mal am Schlagzeug mit dem Drumstomp. Bis bald.